Diese Männer waren zwar Franzosen, aber keine beliebigen französischen Privatpersonen. Diese Franzosen waren Päpste. Sie waren nach ihrer Wahl keine französischen Privatpersonen mehr, sondern die Oberhäupter der christlichen Kirche. Und das gerade ist das Sonderbare und Rätselhafte. Dass diese französischen Häupter der Kirche in ihrem christlichen Gewissen den Stachel der Unnatur ihres Exils so wenig gefühlt haben, dass sie in voller Unbekümmertheit zu Avignon dahin lebten, als gäbe es keine ewige Weltstadt Rom mit den Altären der Apostelfürsten. Damit stehen wir unmittelbar vor dem avignonesischen Zentralproblem. Es ist, wie wir bereits erkennen, religionspsychologischer Natur. Wer in aller Welt vermag es, das große Rätsel zu lösen, dass die Päpste nichts darin finden, einen der wichtigsten und heiligsten Traditionssätze ihrer Kirche zum alten Eisen zu werfen? Verkündete nicht eine mehr als tausendjährige heilige Tradition die Lehre, der Stuhl des Oberhirten der Christenheit steht zu Rom? War nicht diese Tradition die granitene Basis, auf der der ganze Bau des römischen Papsttums lastete? Wie, frage ich, war es nicht Tradition und heilige Überzeugung der alten frommen Kirchenväter und aller früheren Päpste, dass die Würde des Primats durch göttlichen Beschluss unlösbar mit der Sedes Romana, das heißt mit der Rom-Residenz, verbunden sei? Allerdings, in der Geschichte des Mittelalters ist kein Glaubenslehrsatz mit so viel Eifer und Überzeugung verkündet und den Gläubigen ins Gewissen gebrannt worden, als der Satz vom Primat des römischen Bischofs und der Satz von der Sedes Romana. Unlösbar war die Idee des Papsttums an Rom geknüpft. Auf der Nachfolge des Apostelfürsten, des ersten römischen Bischofs, beruhte alles, was Recht und Anspruch der Päpste war. Sich dauernd von Rom zu trennen, hieß die heilige Wurzel ihrer Gewalt abschneiden, sagt Haug, und doch ließen es sich die Päpste 70 Jahre lang fern von Rom in Avignon recht wohl sein. Wer erklärt dies Rätsel? Ruhig schliefen die Exilpäpste in ihrer Burg zu Avignon, als gäbe es kein Rom, als gäbe es keine verpflichtende Tradition, wonach auf göttlichen Befehl hin der Stuhl des christlichen Oberhirten auf dem Grabe des Apostelfürsten in Rom errichtet war. Gregorovius glaubt zwar annehmen zu können, der Schatten der verlassenen und trauernden Roma erschreckte die Ruhe jedes Papstes im Palast zu Avignon, denn die Überzeugung, dass Rom das heilige und rechtmäßige Haupt der christlichen Welt sei, war in der Menschheit unzerstörbar fest verwurzelt. Aber mit den Schreckensträumen und mit der angeblichen Beunruhigung ihres christlichen Gewissens muss es bei den avignonesischen Päpsten kaum weit her gewesen sein, blieben sie doch trotz der Angstträume seelenruhig im Exil. So soll beispielsweise einer von ihnen, Johann der 22., nach seiner Wahl geschworen haben, nie ein Pferd zu besteigen, ehe er nicht nach Rom ginge. Er ging zu Schiff nach Avignon und er stieg nie zu Pferd. Wer erklärt es, frage ich noch einmal, dass diese Päpste mit einer Gleichgültigkeit und Unbekümmertheit ohnegleichen in einem der wichtigsten Punkte der heiligen Tradition so ungemein geringschätzig denken konnten? Wie ist es nur zu begreifen, dass diese Päpste mit der größten Gleichgültigkeit selbst die Axt an die geistige Wurzel ihrer Gewalt legten? Je länger man das avignonesische Problem betrachtet, desto rätselhafter erscheint es. Denn nicht nur die gleichgültige Einstellung der kirchlichen Oberhirten gegen die Tradition von der Sedes Romana ist ein unlösbares Rätsel, auch das Verhalten der breiten Masse der Christenwelt hinsichtlich des Exils der Kirche bietet religionspsychologisch ein gerüttelt Maß von Fragwürdigkeiten. Was sagten die Christen zu der Tatsache, dass nun plötzlich der Papst nicht mehr in der ewigen Stadt Rom, sondern irgendwo in Frankreich residierte und von dort aus die christliche Kirche leitete? Rief es aus der Christenheit von Italien, England, Deutschland her bis gen Avignon: Weh, ihr Päpste! trat die Christenwelt in mächtiger Phalanx den wieder die heiligste Tradition sündigenden Kirchenherrschern in Avignon entgegen, um ihnen ihren Unwillen kundzutun und mit aller Energie zu begehren, sie sollten sich unverzüglich wieder nach Rom begeben, wo nach Gottes Ratschluss ein für allemal der Stuhl Petri aufgestellt sei? Wir lauschen gespannt auf den gewaltigen Chor dieser mahnenden Christenstimmen und sind aufs Höchste erstaunt, von dem erwarteten Chorus überhaupt nichts zu hören. Die Christenwelt schwieg und dachte nicht daran, sich über die Verlegung der Residenz ihrer Oberhirten nach irgendwohin aufzuregen. Nur ganz vereinzelt ertönte ein dünnes Stimmchen und erhob sich zumeist auf den Flügeln des Gebetes zu Gott, er möge das verhängte Exil seiner Kirche in Gnaden beenden. Von einem allgemeinen heiligen Unwillen der Christenheit verlautet nichts. Wenn wir den gefälschten Quellen Glauben schenken wollen, so ist es merkwürdigerweise eine Frau gewesen, die den pflichtvergessenen avignonesischen Päpsten gegenüber den Mut fand, ihnen gehörig die Meinung zu sagen. Diese Frau war die Dominikanerin Katharina von Siena, und das Merkwürdige an dieser Frau ist, dass sie zu den verschwindend wenigen in der Christenheit gehörte, die überhaupt an dem Exil des Papsttums Anstoß nahmen. Denn, wie gesagt, die Masse der Christen war weit entfernt davon, sich über den Wohnungswechsel der Päpste irgendwie aufzuregen.